Und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch wir haben es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Allahs Weg, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Sicherlich, zu Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang.